Radio Bonn-Rhein-Sieg am Wochenende. Schönen Sonntag, Kevin Zimmer hier. Lena Meyer-Landrut geht nächsten Monat bei uns in NRW auf Tour. Beispielsweise ist sie genau in 4 Wochen in Bielefeld im Ringlokschuppen oder am 25. Februar in Dortmund im FZW und am 29. Februar ist sie in Köln im E-Werk. Die Konzerte sind wir sehr stolz drauf, präsentiert von uns. Wer nicht so lange warten möchte, hier ist sie mit ihrer aktuellen Nummer, heißt Wild and Free. What if all the chips were down? And you feel you hit the ground, and the truth is to be found. There's a place where we can go when the time has come. We know it's engraved inside our soul. Here's to being braver. Here's to better days. We are standing stronger. Let's. Rhein-Sieg. Here comes the rain again. Here comes the Schnee again. Das wäre heute wahrscheinlich ein bisschen passender in vielen Regionen NRWs gewesen. Es ist Sonntag. Vielleicht sind sie morgen schon berühmt.

Mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. Can tell each other secrets and remember how love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum. Radio Bonn-Rhein-Sieg. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Wir mixt mit Kult-Hits. Und den besten von heute. Der beste Mix in Ihrem Lieblingsradio. Radio Bonn-Rhein-Sieg. Jetzt neu. Ex-Ambassadors. Renegades. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Radio Bonn-Rhein-Sieg. Ich finde, die X-Ambassadors. Radio Bonn Rhein-Sieg. Eine Schülerband, die nach der Schule einfach weiter Musik gemacht hat, sind zusammengeblieben, die Jungs, sind dann in Pubs aufgetreten, haben ihre eigenen Songs gespielt und irgendwann wurde eine Plattenfirma auf die Jungs aufmerksam und hat sich gedacht, ach, das klingt gut, was die machen. Die nehme ich mal unter Vertrag und jetzt haben sie ihren ersten großen Hit, Renegade, gehört hier bei uns im besten Mix. Zahlreiche Hits hatte die Band, die jetzt kommt, auf jeden Fall schon. Coldplay, ich nenne sie gerne die Band, die nicht nur weiß, wie man mit Gitarre und Keyboard umzugehen hat, sondern auch mit der Konfettikanone. Ja, das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich ihr Lieblingsspielzeug, ja, auf Konzerten. Wer das schon mal erlebt hat, der wird das kennen, ja. Irgendwann fliegen Tonnen von Konfetti auf einen runter. Und da denkst du wahrscheinlich, wenn du als Reinigungsdienst nachher in dieses Stadion musst, oh, nicht schon wieder Coldplay. Da nehme ich mal Besen und Staubsauger besser mit. Coldplay jetzt mit The Sky Full of Stars. Hier bei uns im besten Mix. Genießen Sie Ihren Sonntag mit uns. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky. I don't care, go on and tear me apart. Radio Bonn-Rhein-Sieg. Der beste Mix. Von Nick Kershaw. Well, won't let the sun go down. Schönen Sonntag, lassen Sie Ihr Wochenende entspannt ausklingen. Den Soundtrack dazu liefern wir sehr gerne. Jetzt bei uns das Beste von heute. Wir spielen die besten aktuellen Hits an der Nightclub featuring alle Farben. Hier ist Supergirl. You can tell by the way she walks out, she's my girl. You can tell by the way.

so viel Geschmack für so wenig Geld. Das King des Monats Menü bei Burger King. Jetzt der Big King mit großer Portion Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. Aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Kulthits und das Beste von heute. Das Beste von heute. Radio Bonn-Rhein-Sieg. Der beste Mix. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises for where I know and now. When all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell them, tell them. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. Schönen guten Abend. Ich bin Katharina Hopp und das sind jetzt die Themen. Obama betont scharfe Überwachung Teherans. Gabriel nennt Unionsvorschlag zu Nordafrika-Flüchtlingen alten Hut. Und das Wetter ist in der Nacht trocken bei Werten um minus 5 Grad. Es ist 19 Uhr. Radio Bonn-Rhein-Sieg. Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Außenminister Steinmeier nannte die Umsetzung des Atomabkommens mit dem Iran einen historischen Erfolg der Diplomatie. Ähnlich äußerte sich auch US-Präsident Obama in Washington. Heute ist ein guter Tag. Das ist ein Erfolg starker und standfester Diplomatie der Vereinigten Staaten. Der Iran wird keine Atombombe in seine Hände bekommen und die Welt wird sicherer sein. Und wie das sichergestellt werden soll, erklärte er auch. Der Iran ist den schärfsten und umfassendsten Inspektionen unterworfen, die jemals für ein Atomprogramm entwickelt wurden. Die wichtigsten iranischen Atomanlagen werden 24 Stunden am Tag überwacht, 365 Tage im Jahr. Wenn der Iran versuchen sollte, uns zu betrügen, werden wir ihn erwischen. Obama betonte außerdem, dass es noch Spannungen gebe. Unter anderem haben die USA neue Sanktionen wegen eines iranischen Raketenprogramms verhängt. Nicht erst seit den Übergriffen auf Frauen in der Kölner Silvesternacht ist bekannt, dass zunehmend junge Männer aus nordafrikanischen Ländern versuchen, in Deutschland Asyl zu bekommen und dass viele von ihnen straffällig werden. So war auch die Razzia in Düsseldorf schon weit vor Silvester geplant. Und auch auf der SPD-Klausurtagung in Brandenburg ist die schnellere Abschiebung von Menschen aus den sogenannten Maghreb-Staaten Thema. Natürlich nicht ohne Seitenhieb auf die Union. Dirk Steinmetz aus unserem Hauptstadtstudio mit den Details. Für SPD-Chef Gabriel steht fest, die Union verunsichert die Menschen in der Flüchtlingskrise mit ständigen Ablenkungsmanövern. Zum Beispiel sagt er, sei es ein alter Hut, Flüchtlinge aus Marokko und Algerien mit geringen Asylchancen in speziellen Erstaufnahmeeinrichtungen unterzubringen. Wichtiger sei es, den Regierungen in Nordafrika klarzumachen, dass sie abgelehnte Asylbewerber auch zurücknehmen müssten. Indirekt deutet Gabriel an, dass es andernfalls weniger Geld geben könnte für Länder wie Algerien und Marokko. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat in Ostsyrien ein Massaker angerichtet und viele hundert Menschen getötet oder entführt. Die Dschihadisten überrannten den Vorort einer Stadt, die in Teilen von Regierungstruppen des Assad-Regimes kontrolliert wird. Gegenüber den Bewohnern des Ortes zeigten sie keine Gnade. Eine Menschenrechtsorganisation spricht von 400 verschleppten Zivilisten. Es sei zu befürchten, dass sie als Angehörige von regimetreuen Kämpfern hingerichtet oder versklavt werden. Syrischen Offiziellen zufolge wurden außerdem mehr als 300 Zivilisten ermordet. Die Kosten für humanitäre Hilfe weltweit steigen immer weiter. Jetzt wurden bei den Vereinten Nationen in New York eine Studie mit Finanzierungsvorschlägen veröffentlicht. Unter anderem werden Abgaben auf Tickets für Fußballspiele und Konzerte ins Spiel gebracht oder auch auf Flugreisen und Benzin. Die Studie wurde von einer Expertenkommission angefertigt. Die hat errechnet, dass der Bedarf an Hilfsleistungen innerhalb der letzten 15 Jahre von 2 Milliarden Dollar auf 24,5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Und das waren die Nachrichten mit Katharina Hopp. Das Wetter. Es ist ganz überwiegend niederschlagsfrei bei Werten um minus 1 Grad. In der Nacht zieht es wieder an. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen minus 7 und minus 3 Grad. Morgen haben wir bei ähnlichen Werten wie heute häufiger mal die Chance, die Sonne zu sehen. NRW Verkehr. Auf der A44 Kassel Richtung Dortmund haben wir einen Kilometer Stau zwischen Unna Ost und Kreuz Dortmund-Unna und A545 Arnsberg-Hamm zwischen Wickede und Kreuzwerl 2 Kilometer. Radio Bonn-Rhein-Sieg am Wochenende. Schönen Sonntag. Womit man Stefanie Heinzmann auf Konzerten eine Freude machen kann, das hören wir gleich. Vorher noch drei Hits für sie im besten Mix. Cultage von Survivor haben wir mit dabei. Ed Sheeran ist dabei. Und wir starten mit dem Besten von heute. Wir sind Empire of the Sun. We are the people. Kevin Zimmer hier. Schönes Wochenende. We can remember swimming in December. Heading for the city lights, 975. We shared each other, and nearer than farther. The scent of the lemon drips from your

Bolted von Survivor. Eye of the Tiger. Schon mal als Motivation für die neue Arbeitswoche. Wir helfen Ihnen gerne. Aber komm, es ist ja. Jetzt haben wir erstmal Sonntagabend, ne? Und da haben wir jetzt die neue von Stefanie Heinzmann. Ah, da sollte man ja wirklich mal denken, so, ey, die hat live richtig was richtig drauf. Er ist wirklich eine grandiose Musikerin. Ich habe sie schon live gesehen. Wirklich. Und ich habe mir immer gedacht, wenn so ein Musiker auf der Bühne steht, dann kriegen die ja eigentlich, hätte ich jetzt gedacht, vom Publikum eigentlich teilweise wenig mit. Ja, die Lichter blenden, ja, die sehen gar nicht, wer da vor ihnen steht. Stefanie Heinzmann ist total vertieft in ihre Musik, habe ich so beobachtet, wenn sie so auf der Bühne steht. Und trotzdem nimmt sie sehr, sehr viel vom Publikum wahr. Und eine Geschichte bekommt sie gar nicht mehr aus dem Kopf, aus dem Publikum. Und dann kam aus dem Nichts plötzlich so eine, oh Gott, war das niedlich, so eine ältere, also wirklich älter, die war um die 80, so eine Lady mit ihrem Gehstock und hat angefangen zu tanzen und mir Küsschen zuzuwerfen und hatte mega Spaß. Das war wirklich toll, sowas freut mich unglaublich. Oma, was machst du beim Stefanie Heinzmann Konzert, Mensch? Aber ich kann es verstehen, coole Musik, coole Frau, cooler neuer Song, hören wir jetzt. Jetzt. Neu, Stefanie Heinzmann, Stranger in this World. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Radio Bonn-Rhein-Sieg. Hey there, stranger, I really like your way. Hey there, stranger, don't you ever change. They told you you're naive, that you won't fit in. You hide the way you feel. You got colors they don't understand. Everyone's a stranger in this world. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich, ich starb in deinen Armen, Bochum 84. Ich ließ die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben. Und ich stehe im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war willkommen im Dschungel und fremd im eigenen Land. Mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank. Und ich frage mich, wann werd ich berühmt sein? So wie Rio, mein König für die Ewigkeit. Ich war am Ende der Straße angelangt, war ein Verlierer-Baby. Doch dann hielt ich ein Cover in der Hand, darauf ein Mensch, der in Flammen stand. Kurt Cobain sagte mir, ich soll kommen, wie ich bin. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen.

Und halb acht. NRW Verkehr. Was ist noch los auf den Straßen A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz? Dort gibt's an der Ausfahrt Zwisttal eine ungesicherte Unfallstelle. Fahren Sie bitte vorsichtig. Wir biegen ab auf die A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Unna Ost und Kreuz Dortmund Unna 1 Kilometer. Und die A445 Arnsberg Richtung Hamm zwischen Wickede und Kreuz Werl 2 Kilometer. Da wo es geht, gute Fahrt. Mark Foster jetzt bei uns. Bauch und Kopf. Schönes Wochenende. Am Mikrofon ist Kevin Zimmer. Du tust immer so, als wär's ganz leicht, weil du mir helfen willst, wenn ich nicht weiter weiß. Das ist nett von dir und ich schätze das sehr, doch es bringt mich nicht weiter. Du bist so fest und unerschütterlich. Du ruhst in dir und es ist gut für dich. Und ich bin fein damit, ich bin neidisch drum, doch es ändert nichts leider. So wie du glaubst, ist so wie du lebst. Und das ist okay, solang's für dich passt. Halt daran fest, für mich geht es nicht. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Und zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt nein, dann schüttelt er sich. Zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich. Weil ich immer was such und immer was fehlt, obwohl es eigentlich gut ist und eigentlich geht, hab ich dich im Blick und wie du's machst, doch so wie du, so bin ich nicht. Ich hab Flausen im Kopf und Hummeln im Arsch. Ich hab immer was vor, bin immer verplant. Doch fühl's mal still um mich, dann kommen die Geister hoch und ich hinterfrag mich jedes Mal. So wie du glaubst, ist so wie du lebst. Und das ist okay, solang's für dich passt. Halt daran fest, für mich geht es nicht. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt nein, dann schüttelt er sich. Zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich. Und weiß nicht, was fehlt. Es ist niemals genug und immer zu wenig. So wie du glaubst, ist so wie du lebst. Hör auf dein Herz, solang wie das geht. Solang wie das geht. Zwischen den Beinen steh ich. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt nein, dann schüttelt er sich. Zwischen den Beinen steh ich. Zwischen den Beinen steh ich. Und weiß nicht. Egal für was. Ja, super. Klasse. Der Zahltag. 2016. Mehr Rechnungen. Mehr Gewinne. Das wird Ihr Jahr. Yay, super. Vielen Dank. Juhu. Schicken Sie uns Ihre Rechnung über unsere Homepage radiobonnrheinsieg.de. Zahltag. Reicht eure Rechnung ein, versucht es einfach, ich drücke euch die Daumen. Wir zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch, egal für was. Nur hier in Ihrem Lieblingsradio. Radio Bonn-Rhein-Sieg. Let's Marvin Gaye and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Take off your shoes. Sie gerade den Sonntagsanzug ausziehen wollen und in was Bequemeres schlüpfen wollen. Ja, ziehen Sie sich mal weiter aus. Ich habe den Soundtrack dazu. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Bei dem Song zieht man sich doch aus, oder? War doch so. 19.42 Uhr. Radio Bonn-Rhein-Sieg. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch. Egal. Egal für was. Egal welche Rechnung Sie haben. Ob eine Rechnung für ein Wellness-Wochenende in den Bergen oder eine Rechnung für Farbe, weil der Gartenzaun mal wieder einen neuen Anstrich gebraucht hat, schicken Sie uns einfach Ihre Rechnung über unsere Homepage. RadioBonnRheinSieg.de. Und ganz wichtig, bleiben Sie am Radio, denn ab morgen früh zieht Stefan Magenfeld hier wieder mehrmals Rechnungen. Die liest er dann laut vor. Und wenn das Ihre Rechnung ist, dann müssen Sie sich ganz schnell melden, denn dann bezahlen wir Ihre Rechnung. Und Stefan, wenn wir so auf die letzte Woche gucken, dann waren schon einige interessante Rechnungen dabei, ne? Ja, zum Beispiel die bisher höchste Rechnung. 4.000 Euro hat Sandras Nasenkorrektur gekostet. Das typische Frauenproblem, man findet, man hat einen Höcker auf der Nase, die Nase wirkt zu dominant, nicht feminin genug. Ich habe auf jeden Fall gesagt, es soll nicht so die typische Nase werden, halt einfach nur meine Nase in perfekter Form, halt, ja, dass es zu meinem Gesicht passt. Neben der Nasenkorrektur hat man noch ganz viele andere Rechnungen, wie zum Beispiel Lenas Rechnung. Die hat für ihre 7 Meerschweinchen so Zubehör und Spielzeug gekauft. Oder auch sehr hübsch, Miriams Fährfahrt nach Island für 1.196 Euro. Ja, das war die Rechnung mit diesem schwierigen Ort, ne? Ja, die Miriam ist nach Seydis Fjordisch gefahren. Das ist ein ziemlich schwieriger Name, das musste auch unser Team feststellen. Von Hirtshals nach Seydis Fjordur. Von Hirtshals nach Seydis Fjordur. Von Hirtshals nach Seydis Fjordur. Es geht von Hirtshals nach Seydis Fjordur. Das ist schon recht lustig. Ich bin ziemlich gespannt, welche Rechnung ich morgen ziehe. Vielleicht ist es ja schon Ihre Rechnung, also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ja, alles klar. Vielen Dank, Stefan. Und ich habe noch einen kleinen Tipp für Sie. Sagen Sie auch allen Freunden, Bekannten und Verwandten Bescheid, dass Sie beim Zahltag mitgemacht haben. Die können dann für Sie mithören, ja, für den Fall, dass Sie mal nicht am Radio sein können. Wäre ja ärgerlich, wenn Stefan Ihre Rechnung zieht und Sie bekommen das nicht mit. Also, schicken Sie uns Ihre Rechnung, am besten jetzt über unsere Homepage. RadioBonnRheinSieg.de. Und hören Sie uns. Radio BonnRheinSieg. Der Zahltag. Wir zahlen Ihre Rechnung. Egal wie hoch, egal für was. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Bonn-Rhein-Sieg. Der beste Mix. Für alle, die morgen eine Französisch-Klausur schreiben, schon mal so zum Eingrooven. Luan und Avenir. Ich bin aus dem Alter raus. Ich hab's gut. Ich muss morgen nicht schreiben. Schönen Sonntagabend. R.E.M. jetzt mit Everybody Hurts. Ich bin Kevin Zimmer. Genießen Sie Ihr Restwochenende. When your day is long. Slide. hier ist Lena und ihr hört den besten Mix. Und im Februar hören Sie Lena live in NRW. Präsentieren die Carry You Home Tour 2.0. 17.02. Bielefeld, 25.02. Dortmund und 29.02. Köln. Lena Live, präsentiert von uns, den NRW Lokalradios. Karten ab sofort überall erhältlich. Kulthits und das Beste von heute. Radio Bonn Rhein-Sieg. Der beste Mix. Capture effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you, holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling, lost for treasure.